Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines interviewenden Aushilfsjedis, Folge 52. Und ja, ich interviewe heute. Entsprechend habe ich einen Interviewgast, einen Gesprächspartner. Nein, es ist nicht das Zeilenende, es ist Olli Kube. Hallo. Hallo. Dem einen oder anderen ist Olli vielleicht schon ein Begriff, denn ich habe ihn zur Landtagswahl in Baden-Württemberg interviewt. Damals war er noch Spitzenkandidat für Ludwigsburg als Direktkandidat für die Partei Die Linke. Und er ist Gemeinderat für wen jetzt genau? Okay, also zum einen, ich war natürlich nicht Spitzenkandidat, sondern nur Direktkandidat. Naja, Spitzenkandidat in Ludwigsburg, immerhin. Ja, einer von einem. Und es gab noch eine Ersatzkandidatin. Das siehst du. Genau, im Mai 2016, also 2 Monate nach der Landtagswahl, bin ich dann aus der Linkspartei ausgetreten, aus Gründen. Und dann haben wir die Claudia Chubas, die 2014 gemeinsam mit mir für die Linkspartei in Gemeinderat gewählt worden ist, die ist mit mir gemeinsam ausgetreten und wir haben uns dann der Wählergemeinschaft Öko-Links angeschlossen. Das ist eine sehr, sehr linke und sehr, sehr ökologische Wählergemeinschaft, die es bis dahin nur in Frankfurt am Main gegeben hat. Und uns war eben wichtig, auch wenn wir jetzt keiner neuen Partei irgendwie angehören wollten, uns doch überregional zu vernetzen. Wenn wir von linker Politik reden, reden wir ja vom Proletariat und ganz proletarisch trinkt man ein Bierchen, würde ich vorschlagen. Auch, glaube ich, zum ersten Mal in diesem Podcast ein Bier. Cheers. Cheers. Ein Radler. Naja, wir nennen die Marke mal nicht, wir werden ja nicht dafür bezahlt. was für ein kapitalistisches Konzept, Werbung. Okay, und wie kommt man von der Linken zur Öko-Links? Also warum macht man diesen Schritt? Ich meine, ist der Schritt aus der Linkspartei auszutreten oder sich dann mit Öko-Links zusammenzutun? Beides. Okay, also die Gründe, aus der Linkspartei auszutreten, die waren sehr, sehr vielfältig. Ein Beispiel sind die zuletzt sehr gehäuften flüchtlingsfeindlichen Äußerungen von Sarah Wagenknecht beispielsweise Oskar Lafontaine, aber auch auf der anderen Seite die zunehmende Anbiederung an SPD und Grüne, also sprich, dass man inhaltliche Überzeugungen aufgibt, um regierungsfähig zu werden. Es gab noch weitere, es gab Konflikte auf Landesebene, dazu gehört zum Beispiel eben der Umgang mit diesen Tendenzen, nämlich dass eben Kritik daran sehr schnell von oben unterbunden wird und vor Ort im Kreisverband gab es auch diverse Konflikte. Also es war so das Sammelsurium der Gründe, die dazu geführt haben. Ich persönlich habe schon zum Zeitpunkt meines Parteieintritts gewusst, dass diese Mitgliedschaft nicht für ewig sein würde. Ich habe allerdings damit gerechnet, dass ich irgendwann austreten würde, weil die Linke sich an einer Bundesregierung beteiligt oder Kriegseinsätzen zustimmt. Aber dann war eben die ja nationalistische beziehungsweise die Querfront-Fraktion schneller. Also wir haben im Grunde die Flüchtlingskrise, die zum einen die AfD stark macht und die Linke seltsamerweise nach rechts treibt, oder kann man das so sagen? Also zumindest magnetisch so ein bisschen anzieht. Es gab in der Linkspartei schon immer, sag ich mal, einen Flügel, der sehr nationalistisch geprägt war. Das ist aber vor der Flüchtlingskrise nicht so sehr aufgefallen, der sogenannten Flüchtlingskrise. Also Sarah Wagenknecht hat schon immer, wenn sie eine antikapitalistische Rhetorik gefahren hat, eben nicht den Standpunkt der erwerbsabhängigen Menschen eingenommen, sondern den Standpunkt des nationalen Industriekapitals gegen das internationale Finanzkapital. Also man hört meistens Bankenbashing etc. Das ist aber eben damals nicht so vielen aufgefallen und richtig zum Tragen auffällig kam es dann eben mit der Flüchtlingskrise, wenn dann eben PolitikerInnen der Linkspartei eben Obergrenzen fordern oder vom Gastrecht schwafeln. Okay. Und warum geht man dann zu Öko-Links? Was ist da anders? Da gibt es das einfach nicht, diesen Konflikt. Oder wie wird dort quasi mit einer kritischen Meinung umgegangen? Weil es wird ja dort sicherlich auch Leute geben, die möglicherweise Bankenbashing auch in der Richtung betreiben. Nö. also der Kontakt mit Ökolinks ist entstanden über inhaltliche Diskussionen in den sogenannten sozialen Medien. Und wir haben uns dann mit Vertreterinnen und Vertretern von Ökolinks in Frankfurt getroffen und mehrere Gespräche gehabt und uns da eben ja auf einen Grundkonsens geeinigt, der eben heißt, also die soziale Frage ist zentral, hängt auch zentral mit der ökologischen Frage zusammen und natürlich konsequent gegen jeden Rassismus, Antisemitismus, Sexismus etc. Also jetzt ist es ja kein Geheimnis, ich habe Politikwissenschaft studiert. Und Politik ist die Herstellung und Durchsetzung gemeingesellschaftlich verbindlicher Ziele und Entscheidungen. Das heißt, über kurz oder lang auch irgendwie Gestaltung. Du hast jetzt schon gesagt, du hattest die Befürchtung, dass die Linken mit den Grünen und der SPD zusammen regieren. Aber ist das nicht immer der Sinn auch von Politik? Also sprich Durchsetzung und Entwicklung von Gesellschaft, also Gestaltung von Gesellschaft? Naja, die Frage ist doch, welchen Zweck verfolgt man denn mit seiner politischen Aktivität? Und auch wenn es jetzt ums Gestalten geht, was ist es denn, was ich da gestalten oder eben auch nicht gestalten möchte? Und wir leben nun mal im Kapitalismus, also einem System, in dem so ziemlich alles andere Profitinteressen untergeordnet ist. Und das ist eben kein Fehler innerhalb des Systems, sondern genau das macht das System aus, dass eben die maximale Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft und die maximale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen für den Profit und eben nicht für die Bedürfnisbefriedigung der Menschen, ja, der alles bestimmende Faktor ist. Und dann sage ich natürlich, ein solches System, das möchte ich natürlich nicht gestalten oder verbessern, sondern das möchte ich abschaffen. Ja, aber das macht man ja dann im Grunde nicht aus dem Parlament raus. Nee, das funktioniert definitiv nicht aus dem Parlament raus. Ja, aber auf der anderen Seite hast du, also die Schwierigkeit ist doch die, dass du das ja gar nicht umgesetzt bekommst in der Zwischenzeit, weil, ja, beziehungsweise wer weiß, ob das je durchsetzbar war bis dato, weil du hast ja eigentlich, ja, eine breite Masse, der es damit entweder halbwegs gut geht oder die sich damit arrangiert hat. Ja, und in dem Fall hast du sogar noch eine Demokratie, in der die Leute das tatsächlich sogar frei entscheiden können, dafür zu stimmen oder dagegen. Also wenn es die Alternative gäbe oder die Menschen das Interesse hätten, könnten sie ja quasi für die Überwindung des Systems stimmen, tun sie aber nicht. Nein, man kann den Kapitalismus nicht abwählen, und zwar unabhängig davon, wie viele Menschen ihn abschaffen wollen. Man kann ihn über Machtkämpfe überwinden, aber nicht über über irgendwelche Wahlen oder auch nicht über Volksabstimmungen. Na gut, in dem Fall bräuchtest du eine Mehrheit und die müssten das für sich quasi in der Mehrheit entscheiden, oder? Entscheiden ja, aber sie müssten sich dafür entscheiden, eine soziale Revolution durchzuführen. Also man kann nicht über die Systemfrage abstimmen. Wahlen als Mittel der Entscheidung funktionieren nur dort, wo es im Großen und Ganzen nichts zu entscheiden gibt. Dort, wo der Staatszweck schon festgelegt ist, wie zum Beispiel in Deutschland. Und es ist eben ein kapitalistischer, auch wenn das Wort Kapitalismus im Grundgesetz nicht auftaucht. Da kann man dann Wahlen abhalten. Wenn es aber darum geht, Entscheidungen, die darum gehen, sage ich mal, ja, die Staatsräson festzulegen, die werden überhaupt gar nicht durch Wahlen getroffen. Das hat man nach dem arabischen Frühling in einigen Ländern sehr schön gesehen. Da gab es dann Wahlen und dann hat zum Beispiel das Militär gesagt, okay, nee, passt uns nicht, und haben die quasi kassiert. Also Wahlen als Mittel der Entscheidungsfindung taugen nur dort, wo es eigentlich im Großen und Ganzen gar nichts zu entscheiden gibt. Und die eigentlichen, sag ich mal, systemrelevanten Entscheidungen, die werden nicht durch Wahlen getroffen. Ja, Moment, also Militärs haben ja in dem Fall jetzt erstmal dann die Dinger kassiert, weil halt ein Machtvakuum da war und die Militärs das überhaupt machen konnten. Also es wäre ja durchaus die Möglichkeit gewesen, quasi, dass die Entscheidungen durchgezogen worden wären, aber das Militär ist halt immer noch so ein Faktor, der in Staaten, in denen diese Exekutive, die das Militär in dem Fall ja dann auch darstellt, das kassiert. Da funktioniert das dann eben nicht. Also sprich, über die Wahlen kannst du schon entscheiden, eigentlich normalerweise verfassungsgebend. Das Problem ist, wenn du einen Player hast wie das Militär, der das Ganze verhindert, dann hast du da halt keine Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite hast du genau das Problem ja in jeglicher jegliche Revolution bisher immer gehabt, wenn es ein Militär gab, das das Ding abhalten, mildern konnte oder verhindern konnte, dann hat das nie funktioniert. Das heißt, Revolutionen waren immer irgendwie entweder mit dem Militär, das du aber in dem Fall nicht aktiviert bekommst, oder sie scheiterten. Ja, woran Revolutionen gescheitert sind, das ist ein anderer Punkt. Aber was ich nochmal darlegen wollte, ist eben, dass man kann das System nicht abwählen, weder durch eine parlamentarische Wahl noch durch eine Volksabstimmung oder sowas. Weil da ja ganz andere, es ist ja, sag mal, das System steht ja nicht einfach im luftleeren Raum und ja, dann entscheiden wir uns jetzt mal halt für das andere, sondern das sind ökonomische Machtverhältnisse, die da eine Rolle spielen und die kann man nicht abwählen. Also wenn selbst wenn jetzt sagen wir, ich 70% der Leute hier sagen würden, okay, wir wollen jetzt die Produktionsmittel vergesellschaften, ja, dann müssen sie das machen. Aber es gibt kein Prozedere, sag ich mal, um grundsätzliche Herrschaftsverhältnisse umzustürzen. Also man darf sich die Revolution nicht erlauben lassen, sondern entweder man macht's halt oder man macht's nicht. Gut, aber ich meine, du hast ja noch, also wenn ich jetzt so auf den Wahlzettel schaue, dann sehe ich momentan, da stehen ein paar linke Parteien drauf. Da findet sich durchaus das Potenzial. Wir haben jetzt gerade auch eine linke Mehrheit im Parlament. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man die Grünen und die SPD mal als links bezeichnen möchte. Wenn man die SPD nicht als links bezeichnen möchte, dann wird es natürlich schwierig. Aber nehmen wir jetzt einfach mal tatsächlich die Grünen, die SPD, die CDU und die FDP als das, was wir jetzt einfach mal als Mitte nennen und nehmen die Linken, abgesehen von ihrem leicht nationalistischen Einschlag, jetzt einfach mal als linke Partei. Dann schaue ich jetzt auf den Wahlzettel und schaue auf die Wahlprognose und da sehe ich 8% für die Linken, aber auch 8% auf der anderen Seite für die Rechten. Also in dem Zuge, es wandert eigentlich gar nicht in Richtung links, sondern tatsächlich sogar weg von links. Das heißt, dass das tatsächliche Interesse an linker Politik an sich ist eigentlich noch schwächer als sowieso schon. Also ich weiß, wenn man sagen möchte, okay, die Revolution muss sich einfach aus sich selbst entzünden und da du brauchst da kein Parlament, das dir erlaubt. Aber ich meine, man sieht doch an einer Stimmung im Volk schon, wohin Dinge schwinden. Ja, also wir haben natürlich den Rechtsruck und wir haben keine revolutionäre Bewegung. Es gibt momentan noch nicht mal eine linke Bewegung. Aber es ist eben auch ein Trugschluss zu glauben, dass man jetzt zum Beispiel, indem man sich eine linke Regierung wählt, irgendwas Grundlegendes verändern könnte, denn der Zweck, die Staatsinteressen sind im Kapitalismus identisch mit den Interessen des nationalen Kapitals. Das hängt nicht daran, dass angeblich quasi die Kapitalisten die Politiker einsetzen oder bevormunden würden. Das mit dem Bevormunden tun sie über Lobbyismus zum Teil auch, aber darauf kommt es gar nicht so sehr an, sondern der Staat ist ja abhängig vom Erfolg seiner, in Anführungszeichen, Kapitalisten, nämlich daraus davon hängen Arbeitsplätze ab, davon hängen die Steuereinnahmen ab, etc. Gleichzeitig basiert ja aber der Erfolg der Kapitalisten auf der möglichst effektiven Ausbeutung der Erwerbsabhängigen. Das heißt, der Erfolg der Kapitalisten basiert auf der Schädigung der Interessen der Erwerbsabhängigen. Wenn jetzt die Staatsinteressen und die Kapitalinteressen identisch sind, dann heißt das, dass die Staatsinteressen auch grundsätzlich gegen die ökonomischen Interessen der erwerbsabhängigen Bevölkerung gerichtet sind. Und da spielt es kaum eine Rolle, welche Person oder welche Partei jetzt gerade das Regierungspersonal stellt. Der Staatszweck ist ein kapitalistischer und deswegen betreibt auch oder gerade die SPD, wenn sie an der Regierung ist, massiven Sozialabbau. Warum hat es die SPD gemacht und nicht in dieser Form zuvor die CDU? Na, weil als die CDU mit Helmut Kohl an der Regierung war, da hätte es eben doch eine relativ starke Opposition gegeben, innerparlamentarisch und auch außerparlamentarisch. Aber dadurch, dass es Rot-Grün umgesetzt hat, gab es eben innerhalb des Parlaments eben keine linke oder zumindest soziale Opposition und auch ein Teil der außerparlamentarischen Opposition konnte dann zumindest befriedet werden. Und deswegen ist eine linke Regierung überhaupt gar keine Option, um soziale oder gar antikapitalistische Veränderungen herbeizuführen. Okay, aber ich meine, wenn wir jetzt trotz einmal den blanken Blick auf die Zahlen nehmen und tatsächlich mal sagen, okay, wenn du die Linke trotz allem als das siehst, was linkes Potenzial einfach ist, auch wenn es den Gestaltungsaspekt gar nicht hat, Mit 8% Linken kriegst du halt nicht irgendwie eine Revolution gewuppt, die am Ende ein Volk vertreten sollte. Also ich meine, die berühmte Überwindung von Systemen war ja jetzt nie so, dass man da sagen konnte, okay, 10% der Menschen wollen das, deswegen muss das ganze System überwunden werden. Es geht nicht darum, wie viel Prozent der Leute die Linkspartei wählen. Weil auch mit den allermeisten von denen ist so, wie sie momentan von ihrer Einstellung her aufgestellt sind, ohnehin auch keine Revolution zu machen. Deswegen ist es erstmal jetzt völlig unerheblich, wie die nächsten Bundestagswahlen ausgehen. Okay, aber dann brauchen wir linke Politik. Linke Politik im Sinne von irgendeiner Partei, der man seine Wahlstimme geben kann, na, die braucht man nicht unbedingt. So, wenn es gesellschaftliche Zustände, Verhältnisse gibt, die ich scheiße finde, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre ja mal der erste Schritt zu schauen, wie kommen diese Verhältnisse denn zustande? Was für Interessen spielen da eine Rolle? Welche Interessensgegensätze gibt es? Wie kommt es denn zustande, dass Menschen verhungern, obwohl es weltweit eigentlich genug Nahrungsmittel gibt, mehr als genug sogar? So, und als zweites kommt dann eben die Gegenstrategie, die auf der Analyse quasi basieren muss. Jetzt einfach nur zu sagen, naja, ich wähle jetzt halt die Partei, die mir das schönste Wahlversprechen macht, damit, dann hat man vielleicht erstmal ein gutes Gefühl, weil man wählen war, aber letztendlich wird man dann enttäuscht oder ist dann empört, wenn man dann merkt, hoppla, funktioniert nicht. Dann muss man sich ja mal Gedanken machen, ja, warum kommt denn eigentlich nie was für mich dabei raus, obwohl ich doch, was ich vielleicht seit Jahrzehnten schon regelmäßig wählen gehe, da ist vielleicht einfach die Wahl untauglich, um Veränderungen herbeizuführen. So, und aufgrund der Analyse dann eben entsprechende Gegenstrategien aufstellen, Aktionen planen und durchführen, auch immer wieder reflektieren und sich mit Menschen organisieren, die das ähnlich sehen wie ich. Und wie ich die Verhältnisse sehe, hängt nicht davon ab, wie viele Menschen es gibt, die das genauso sehen wie ich, sondern es hängt davon ab, wie ich mir diese Verhältnisse erkläre. Ja, aber gut, gehen wir weg von dem Thema Bundestagswahl und gehen einfach mal dazu, überhaupt aktiv und handeln zu werden. Ich meine, du hast jetzt 18 Millionen Deutsche, du kannst natürlich vom nationalen Kapital reden, du kannst natürlich vom internationalen Kapital reden, du kannst natürlich sagen, okay, wir leben längst in einer globalisierten Welt, auch wenn es natürlich die Tendenz gibt, Globalisierung, nichts Funktionierung. Den normalen Menschen auf der Straße interessiert es ja nicht einen feuchten Furz, der kann sich ja damit arrangieren, dem geht's ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also der hat was zum Fressen auf dem Tisch meistens, der hat irgendwie eine Option. Und wenn du dem sagst, okay, wir müssen die Welt retten, wir müssen eigentlich was für die ganze Welt tun, weil das ist ja eigentlich das, was am Ende des Tages passieren muss, wenn du die ganze Welt ernähren möchtest. Also du musst das Essen, was da ist, einfach fair verteilen und gerecht verteilen. Und Gerechtigkeit funktioniert halt nur entweder ganz oder gar nicht. Ansonsten ist es nicht gerecht. Was ja jetzt auch das schöne SPD-Ding ist. Zeit für mehr Gerechtigkeit. Entweder ja oder nein. Es ist binär. Entweder es ist gerecht oder es ist nicht gerecht. Und entsprechend, ich meine, wenn du sagst, okay, Parlamente sind nicht der Sinn, Revolution wäre das Logische oder die Konsequenz, was es eigentlich bedarf, aber selbst da hast du ja quasi, den meisten Menschen ist es ja wurscht. Naja, den meisten Menschen ist es ist insofern wurscht, als dass die meisten Menschen gerade keine Revolution durchführen wollen. Es ist ihnen aber insofern nicht wurscht, als dass sie ja trotzdem einen lieben langen Tag am Meckern sind. Ja gut, was zum Motzen gibt's immer. Genau, so, vom Motzen allein, und ich glaube, da sind wir uns einig, wird sich aber nicht viel ändern. So, und dann wäre eben... Die Revolution ist da noch ein weiter Schritt. Es ist vom Motzen bis zur Revolution tatsächlich ein langer Weg, aber der nächste Schritt, den ich dann gehen würde mit Menschen, die motzen, wäre, sag mal, hey, so, wie stark ist denn die Motivation für dein Gemotze und möchtest du nicht vielleicht mal das, worüber du da motzt oder meckerst, dir mal erklären, warum das so ist und dann eventuell eben auch was dagegen machen. Ja, aber gut, wir beide wissen ja aus der Psychologie, in der Regel ist es so, dass du den Leuten ja eher helfen kannst, also psychologisch helfen kannst, wenn der Leidensdruck bei den Leuten so hoch ist, dass sie selbst überhaupt aktiv werden wollen. also aus der Psychologie ist es so, dass du meistens nur therapieren kannst, wenn die Einsicht der Therapienotwendigkeit da ist. Mit anderen Worten, du kannst eigentlich erst eine Revolution mit einem durchziehen, wenn der überhaupt verstanden hat, dass es dafür nötig wäre. Mit anderen Worten, die linke Politik hängt doch jetzt einer extremen Ohnmacht entgegen, weil die meisten haben sich damit arrangiert. Naja, also von diesem, dass es den Leuten erstmal schlecht genug gehen muss, damit sie was tun, das bestätigt sich ja immer wieder nicht. Wenn man sich anschaut, wer eben tatsächlich aktiv ist politisch oder auch wer nicht aktiv ist, dann sind das jeweils ganz unterschiedliche Leute. Es gibt dann noch sogar die andere Aussage, dass es heißt, naja, den Leuten, denen geht's so schlecht, die haben gar keinen Nerv mehr dafür, um sich politisch mit irgendwas auseinanderzusetzen. Ja gut, das ist Maslow. Also erst kommt das Fressen, dann die Moral. So, also mit Moral ist so, ja auch die Frage ist, ob die Leute, wer dazu bereit ist, sich mit den herrschenden Verhältnissen auseinanderzusetzen, zu diskutieren und aktiv zu werden und wer eben nicht. Und da ist es, das hängt eben nur zum Teil davon ab, wie schlecht es einem jetzt selber geht. So, und wenn jemand eben sagt, wenn ein Menschen, der sagt, naja, ich find's eigentlich ganz okay, so wie es ist, oder mich interessiert es nicht weiter, dem kann ich momentan auch nicht wirklich mehr was sagen, so. Ich setze mich zunächst mal mit den Leuten auseinander, die sagen, ja, ich will diese Verhältnisse nicht mehr akzeptieren, ich will was dagegen tun. Und auf welche Art und Weise das dann geschehen kann, soll oder muss, darüber kann man dann mit den Leuten diskutieren. Ja gut, ich meine, das berühmt-berüchtigte sogenannte Prekariat, wie gesagt, ich ja gerade, erst kommt das Fressen, dann die Moral, sagt man ja, ist ja bei Maslow tatsächlich so, erstmal muss ich gucken, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, was zum Essen habe, und dann kann ich irgendwann mal über Selbstverwirklichung nachdenken und Überwindung meiner Zustände. Deswegen ja auch Revolution nie aus, also auch wenn Marx sich das gern gewünscht hätte vielleicht, aber Revolution kam nie komplett aus der Unterschicht, sondern die kam immer aus einer gewissen gehobenen Unterschicht oder einer Mittelschicht. Und grundsätzlich aus der Schicht, aus der überhaupt schon dafür das Potenzial da war. Na, jetzt widersprichst du ja aber dann der vorherigen These, dass es den Leuten quasi noch nicht schlecht genug geht. Ja, das meine ich ja damit. Also den Leuten geht's noch nicht schlecht genug, sprich, sie sind, die einen haben sich damit arrangiert und die anderen können damit auch leben. Und die Dritten müssen damit leben, weil sie sowieso nichts daran ändern können, weil es ihnen zu schlecht geht schon wieder. Also zu schlecht, um überhaupt über die Zustände nachzudenken. Weißt du, worauf ich raus will? Also im Grunde hast du eine extreme arme Unterschicht, die sowieso nicht überwinden kann, weil die müssen erstmal gucken, dass sie überhaupt was zum Fressen haben. Dann hast du einen Leidensdruck, der auf die Leute wirkt im Sinne von, ich sehe, dass die Welt schlecht ist und ich sehe, dass das System nicht funktioniert und ich sehe, dass es krank und ich sehe deine extreme Ungerechtigkeit. Es muss ja nicht eine individuelle Betroffenheit und ein individuelles Leiden sein, im Sinne von, du bist selbst vom System betroffen, sondern Betroffenheit kann ja auch sein, dass du quasi empathisch das mitbekommst. Also das ist ja eigentlich der Witz dahinter, dass du siehst, dass ein System nicht gerecht ist und es deswegen überwinden möchtest und ändern möchtest. Also ist ja deswegen habe ich ja gesagt, in der Psychologie ist es die persönliche Betroffenheit, aber ansonsten ist es natürlich schon auch eine gewisse Empathie, die da nötig ist, dass du einfach siehst, okay, der Leidensdruck, ich akzeptiere dieses System nicht mehr. Weswegen ja auch zum Beispiel viele Veganer und Vegetarier, vor allem Veganer, aber eine gewisse Gnadenlosigkeit an den Tag legen, wenn es um das Vegan-Dasein geht. Sprich, die sind dann tatsächlich antispeziesistisch und sagen, okay, wer Fleisch isst, der ist extrem ungerecht, das ist ein Schwein, das ist nicht gut, das ist sogar menschenverachtend, Tiere verachten, das ist verachtenswertes Verhalten. Deswegen ja auch quasi, also der Veganer an sich ist ja nicht betroffen vom Leiden der Tiere, sondern er hat halt diese Empathie, weswegen ja immer auch eine gewisse Gnadenlosigkeit. Darauf will ich raus. Also es ist nicht eine persönliche Betroffenheit im Sinne von, dass es dir so schlecht geht, weil du vom System gebeutelt bist, sondern es ist, du erkennst das System als falsch und handelst daraus. Gehen wir nochmal kurz zurück zu denen es dreckig geht und die sich aber nicht wehren. Apathisch quasi. Ja, die resigniert haben, die zum Teil dann eben auch entsprechende psychische Probleme haben, die alkoholkrank sind oder gefährdet sind, es zu werden und so weiter. Der Punkt ist nicht, dass sie sich nicht wehren könnten. sondern dass sie, oder die meisten davon, keine Perspektive sehen, sich zu wehren. Und da wäre es eben die Aufgabe, diese Perspektiven ein Stück weit aufzuzeigen, aber vor allem eben auch gemeinsam mit diesen Menschen zu erarbeiten, dass man, wenn man sich organisiert und gemeinsam Aktionen startet und gemeinsam Widerstand leistet, sich solidarisiert, dass man dann eben auch was bewegen kann. Das wird nicht sofort irgendwie der totale Umsturz sein, aber man kann ja auch im Kleinen, sag ich mal, Staat und Kapital Zugeständnisse erpressen. So, die Schwierigkeit hierbei besteht natürlich darin, dass wenn diese Leute resigniert haben, also auch jetzt gar nicht sich jetzt irgendwie dafür interessieren, mit Aktivisten oder mit anderen Betroffenen sich auszutauschen, wie man Widerstand organisieren kann, wie bekommt man diese Menschen eben dazu, aus ihrer Apathie wieder rauszukommen und zu sagen, so, jawohl, jetzt wehre ich mich, und zwar nicht einfach, indem ich jetzt irgendwo reinrenne und rumrandaliere, sondern ich wehre mich strategisch und taktisch klug und gezielt gemeinsam mit anderen Betroffenen. So, das wäre so, sag ich mal, ein Schritt, der zurzeit der politischen Linken, damit meine ich jetzt nicht die Linkspartei, sondern insgesamt der politischen Linken, nicht gelingt. Oh, und woran fehlt's? Also wenn Dinge scheitern, ist es ja meistens so, dass es auch einen Grund dafür gibt, warum man das überhaupt nicht vermitteln kann den Leuten. Ich meine, da will ich jetzt noch nicht mal drauf raus, dass die Pappnasen von der AfD da ja auch fleißig fischen in dem Bereich. Also die, das mal komplett außen vor, weil das ist ja sowieso nochmal ein ganz, ganz anderes Problem. Also wenn ich die endgültige Antwort schon gefunden hätte, dann wäre das Problem vielleicht zumindest in meinen Kreisen schon behoben. Ich denke, ein Problem ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie Linke, und da nehme ich auch mich selber nicht aus, kommunizieren, dass sie eben oft an der Lebensrealität der Betroffenen oder der besonders stark betroffenen Menschen einfach vorbei argumentieren. Oder auch eben in der Wortwahl, also wenn man manchmal Flyer von manchen linken Organisationen, die dann eben mit linkem Szenesprech überladen sind, wo jemand, der einfach nur denkt, ey, scheiße, ich kann meine Miete nicht zahlen, oder scheiße, es drohen mir Sanktionen vom Amt, oder scheiße, ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz, damit einfach nichts anfangen können, weil sie einfach nicht in diesem Szenesprech drin sind. Okay, ich schau mal, wie weit wir sind bei etwa 28 Minuten. Dann würde ich noch kurz meine Schnellrunde, wie immer, du kennst es ja vom letzten Interview. Echt? Da hatte ich ein One Hot Minute mit Begriffen gemacht. Jetzt würde ich sagen, wir machen eine Schnellentscheidungsrunde. Du musst dich einfach für eins von beiden entscheiden, was ich dir sage. Oder halt darauf reagieren. Und ich fange einfach mal an. Pepsi Cola oder Coca-Cola? Coca-Cola, wenn schon Imperialismus, dann richtig. Kirk oder Picard? Was? Galaktisches Imperium oder die Rebellenallianz? Galaktisches Imperium. Bibi oder Tina? Was? Bibi oder Tina? Bibi ist Benjamin Netanyahu? Dann Tina. Dagi Bee oder Bibis Beauty Palace? Gott, kannst du nicht mal was Gescheites fragen? Irgendwas, was ich kenne. Braun oder Violett? Uff. Rot. Amazon oder eBay? Puh. Ungültig. Zeelandia, Kontinent, ja oder nein? Was? okay, also dann das letzte ist tatsächlich noch eine Geschichte, die ist ein bisschen spaßig, und zwar ist jetzt rausgekommen dieses Jahr, dass wir einen neuen Kontinent haben. Ist ja noch nicht so lange her, dass diese Erde hier existiert. Wir haben aber einen neuen Kontinent, Zeelandia. Neuseeland liegt auf einem Kontinent, weil scheinbar ist da die meiste Landmasse unter Wasser. Landmasse unter Wasser. Und ich fand es irgendwie so lustig, weil das muss jetzt noch geprüft werden, aber die Grundlagen für was ist ein Kontinent sind so schwammig, und du musst da irgendwie drei Gesteinsarten haben, es muss irgendwie auf einer Platte liegen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr amüsant ist diesen März, und da bin ich jetzt noch so etwas humorig drauf. Okay, wann können wir mit der Revolution rechnen? Wird das vor 2001 noch was? Also, wir können dann mit der Revolution rechnen, wenn es genügend Menschen gibt, die Bock haben, eine zu machen. Gut, also können sich die Hörer entspannen, das wird nichts vor vom 22. Jahrhundert, oder? Wenn sich die Hörer entspannen, dann wird's nichts, aber wenn sie sich aufraffen und sich mit den Verhältnissen auseinandersetzen und dann entsprechend dagegen aktiv werden, dann kann es was werden. Okay, und allerletzte Frage, kriegen wir nationale Revolution oder kriegen wir eine internationale? Antinational. Ja, aber kriegen wir das auf internationaler Ebene dann? Muss. Okay, dann bedanke ich mich bei Olli Kugel, meinem Gesprächspartner. Danke auch. Und wünsche einen schönen Tag. Ich überlasse dir das letzte Wort, falls du noch irgendwas sagen möchtest. Ja, zwei Buchempfehlungen. Schaut einmal auf der Website der Gruppen gegen Nation und Kapital. Da gibt es schöne Einführungstexte zur Kapitalismuskritik. Und einmal das Buch Zeit des Zorns, warum wir uns vom Kapitalismus befreien müssen, von Jutta Ditfurth. Okay, dann bedanke ich mich jetzt endgültig und verabschiede mich auch natürlich von den Hörern. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.